O Himmel, o du blauer Himmel, wie gern ich immer deine Schönheit schau. Wenn morgens früh die Sterne flimmern und du das Land besprengst mit frischem Tau. O Himmel, o du blauer Himmel, du bist auf ewig mein Vaterland. Im Himmel ist es schön und herrlich, dort ist der Schatz, den meine Seele fand. Wie herrlich, wenn am frühen Morgen der Himmel glänzt nach einer dunklen Nacht. Wenn Finsternis dem Licht muss weichen, die Sonne sich erhebt in voller Pracht. O Himmel, o du blauer Himmel, du bist auf ewig mein Vaterland. Im Himmel ist es schön und herrlich, dort ist der Schatz, den meine Seele fand. Der Schöpfer Himmels und der Erde vertrieb das Dunkel durch sein Angesicht. Er sprach sein Mächtiges, es werde, sofort erschien das große Himmelslicht. O Himmel, o du blauer Himmel, du bist auf ewig mein Vaterland. Im Himmel ist es schön und herrlich, dort ist der Schatz, den meine Seele fand. Von jener Zeit nennt man dich Himmel, selbst Gott hat diesen Namen dir erdacht. Hat Mond und Sonne dir gegeben, mit vielen Sternenbildern dich bedacht. O Himmel, o du blauer Himmel, du bist auf ewig mein Vaterland. Im Himmel ist es schön und herrlich, dort ist der Schatz, den meine Seele fand.